Ja. Bitte, bitte. Merchandise. Ruf bitte deine Jungs. Ich hab jetzt eine Glock. Holla. Air Joe hat eine Glock. Bitte ruf deine Jungs. Ich hab jetzt eine Glock. Air Joe, ja. Ich hab jetzt eine Glock. Ne Gap, ne Mac-Pen, wegrennen. Nützt nichts, weil die meisten Punks den Chef kennen. Merchandise, ich schieß viermal in die Luft auf. Vier deiner Jungs, vier Mann in die Gruft. Vier, fünf Magnums, Spit-Pump-Action. Komm in deine Stadt und Spitte-Pump-Action. Bitte komm, Fan, schon mit Mitteln, die mich wegbomben. Augenblicke reichen, wenn wir dicke Bomben leer pumpen. Ihr redet von Knarren, als ob's ne Mode wär. Was wollt ihr tun, wenn ich vor euch steh mit Schrotgewehr? Ich schieß nicht aus Notwehr, ich schieß aus Spaß auf dich, wenn du am Rappen bist und dein DJ haut ab. Ich schieß auf fließenden MCs mit Jeep, auf Peace mit Feinden, auf Model Focus wie auf Dawson's Creek. Ich schieß wild um mich rum am helllichten Tag. Und wenn ich es sag, schieß zurück, penn ich im Sarg. Bitte ruf deine Jungs. Aha. Ruf deine Jungs. Air Joe hat ne Glock. An alle Conscious Guys im Pott. An alle Hater. Ich hab jetzt eine Glock. Ruf bitte deine Jungs. Der Boys wird kein von Air Joe hat ne Glock. Ich hab jetzt eine Glock. Sie muss verchromt sein und gut liegen in der Hand. Du musst am Boden bleiben, dein Blut fließt an der Wand. Die Kugeln warten im Magazin und fliegen lieben gern in dein liebes Herz aus einer meiner sieben Perlen. Ich creep im Dunkeln, schieß die Kacke aus der Sonne. Full Metal Jacket, meine Jacke wiegt ne Tonne. Ich war noch nie auf dem Splash Rap, wenn du kannst. Und hab mich gefreut, als Meth und Rapman ich kam. Bitte nennt mich Man at Arms, mein Flow ist kugelsicher. Deiner mehr als Arm und meine Crew ist sicher. Dass wenn die Huren uns sehen, sie lautlos kriechen. Meine türkischen Homes sind Typen, die aus fahrenden Autos schießen. Du stehst vor mir und willst battlen, was tun wir mit dir? Klick, klack, boom, ne Kugel in dir. Deine Kugel ist mit mir, ihr wollt's mit keinem von uns. Ich sag's dir, Punk, ein letztes Mal. Bitte ruf deine Jungs.